Und das rauszukriegen, das ist eigentlich der einfache, der lange Rede, kurzer Sinn. In die Richtung müssten wir jetzt mehr weiterdenken, um überhaupt Ansätze für diese großen Worte, wie kann Macht hergestellt werden, die bekanntlich aus den Gewehrläufen kommen, oder Ansätze für Klassenorganisation als Klasse an und für sich überhaupt in diese Richtung weiter zu sich zu verständigen. Und zwar eben nicht außerhalb, sondern als Klasse in dem Sinne. Ich denke, dass also einfach diese Wendung, eine Begrifflichkeit in die Flugblätter, eine Begrifflichkeit über Arbeit zu schärfen und nicht mit diesen klotzigen Sachen, Abschaffung der Arbeit oder Arbeit ist nicht, eigentlich nicht mehr notwendig und Geschlecht ist eine Konstruktion des Kapitals oder so. Das ist zu klotzig, das ist zu wenig, das prallt ab und das stimmt auch einfach nicht. Sondern es muss entdeckt werden, was Arbeit ist und was Arbeit sein könnte dem Gegenüber. Und schon in dem liegt, in der Kooperationsform, die jetzt entstehen können. Also ich kann es nur so umständlich abgehoben ausdrücken im Moment. Aber ich wollte es noch antippen, in die Diskussion noch reindrücken, diesen Gesichtspunkt. Ich meine, das wirft jetzt sehr viele unterschiedliche Fragen eigentlich dann auf. Ne? Also, dass es diese Kluft gibt, wie du benennst, das denke ich, das haben wir versucht am Anfang ein bisschen zu beschreiben mit diesen Mikrokonflikten, die wir da mitkriegen, also den täglichen Auseinandersetzungen und dem, wo es tatsächlich sowas wie so eine Bewegung geben kann, die sicherlich einen Ausgangspunkt hat in diesen Konflikten selber, also die Art und Weise, wie sich die Leute, also jetzt meinetwegen im Callcenter oder in anderen Zusammenhängen aufeinander beziehen und wie sie lernen, so Selbstbewusstsein zu entwickeln und so, das tun sie ja eigentlich in diesen täglichen Konflikten und nicht in irgendwas Konstruierten oder so. Dass aber das noch lange nicht heißt, dass dann irgendwie irgendwann dieser Sprung kommt, also das, was wir auch mit Macht beschreiben oder so, wo dann Klassenmacht entsteht oder ein Klassenkampf so eine revolutionäre Wendung nimmt oder so, dass das dann irgendwann auch Vorstellungen von dem, was anderes sein könnte. Also ich glaube nicht, dass du das jetzt irgendwie dadurch erreichen kannst, dass du irgendein Individuum im Moment irgendwie danach fragst, was es für eine Vorstellung hat von einer nicht entfremdeten Arbeit, sondern na, das ist ja die Begrenzung. Ich glaube, da können nur irgendwelche, also Klassenkämpfe, die halt im Moment in der Form nicht existieren, eine Antwort drauf geben. Aber das maßen wir uns auch nicht an, da zu sagen, dass wir das könnten. Ich glaube, da wird halt auch eine Gefahr drin stecken. Das wäre jetzt der zweite Schritt. Also das festzustellen, dass es diese Kluft gibt, ist erstmal entscheidend. Ich würde es nicht mit Ökonomismus oder so benennen, aber wahrscheinlich meinen wir schon irgendwie was Ähnliches. Aber andererseits müssen wir vorsichtig sein, wie stellen wir uns denn sowas vor, wie es entstehen kann und an welchem Punkt setzen wir, also sehen wir Ansätze und können auch darauf Bezug nehmen. Und da denke ich auch, das ist eine schwierige Diskussion, weil klar, eigentlich sagen wir, es gibt keinen Klassenkampf im Moment, den man so richtig wahrnehmen könnte. Also man könnte auch sagen, es gibt keine Klasse, weil sie sich ja nicht in irgendeiner Form äußert in irgendwie größeren Bewegung oder so, weil erst dann könnte man es vielleicht so nennen. Ne? Das Proletariat ist revolutionär, aber das ist nichts. Ja, gut. Okay, also da gibt es unterschiedliche. So, das Problem ist, glaube ich, klar. Und wir sagen eigentlich im Moment, sind natürlich auch sehr vorsichtig, wir sagen schon sowas, wir müssen danach suchen. Also wenn wir die Suche aufgeben, dann, ne, dann gut, dann kommen wir irgendwie in diese Richtung, das kennen wir ja jetzt ich meine gut, wir sind auch irgendwie ältere Leute da, aber also wir zum Beispiel sind im Prinzip, ja bei uns ist das in der Gruppe, ist die meist, also unser Durchschnittsalter ist unter 25, glaube ich, immer noch. Also Leute auch, ne, die 22 gerade Schule zu Ende oder irgendwie so und fangen jetzt an und so. Da ist es dann mehr so ein Thema als jetzt hier vielleicht, ne, weil wir können dann uns auf Sachen beziehen, was weiß ich, was in den 70er, 80er Jahren passiert ist und wo Leute einfach dann diese Konzentration, diese Bezug auf sowas wie eine revolutionäre Hoffnung oder so auch verloren haben oder aufgegeben haben und dann eigentlich, was ja eben auch schon mal angeklungen sind, zu den neuen Managern geworden sind. Eben genau mit der Erfahrung, die sie vorher in diesen Kämpfen, in denen sie drin waren, auch gemacht haben. Aber also deswegen ist es wichtig, die Kluft wahrzunehmen und trotzdem aber irgendwie sich darauf zu konzentrieren, wo gibt es denn Ansätze, die diese Machtfrage noch überhaupt thematisieren können. Ja, und wir sagen halt, aber eine Antwort können wir nicht geben. Also wir können uns jetzt nicht hinstellen und irgendwas konstruieren, ausgehend von so einer Defensive der Klassenkämpfe oder Defensive von überhaupt so einer Perspektive im Moment, können wir zwar dann sagen, irgendwie, klar, es gibt diese Widerständigkeit noch, es gibt Verhaltensweisen gegen die Arbeit, es gibt Ansätze von Organisierung und so, aber daraus können wir noch nichts können wir diese Antworten noch nicht geben. Und wir müssen auch nicht. Also